Wohin? In meine Brieftasche. Da liegt er, der tote Brief, in der toten Brieftasche. Wer wird ihn finden? Wer wird uns finden? Mich, Wilson, Bowers? Wird uns jemand finden? Wilson. Ich lege meinen Arm um dich, Wilson. Ich wollte der Rettungsmannschaft entgegenmarschieren. Ich habe es nicht getan. Ich wollte um unser Zelt herumkriechen. Ich habe es nicht getan. Ich liege im Zelt. Ich habe meinen Arm um dich gelegt, Wilson. Ach ja, Bowers, du bist auch da. Ich lege mal. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Heute, am 12. November 1912, im achten Monat unserer Suchexpedition nach Kapitän Scott und seiner Schlittenbesatzung, bei 79 Grad, Strich 50, um 11 Uhr und 51 Minuten, sahen wir in circa 120 Meter Entfernung... Ein Krieg! Ein Krieg! Das Zelt ist grün. Wir haben es gefunden. Drei Schlafsäcke. Drei Männer. Scott hat den Arm um Wilson gelegt. Um Bowers nicht. Er konnte nicht mehr. Scott. Kapitän Scott. Wir grüßen dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Polarexpeditionen hörten Sie als Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk Das grüne Zelt. Oder wie Kapitän Scott den Südpol entdeckte. Ein Hörspiel aus dem Jahre 1957 von Wolfgang Weyrauch. Es sprachen Kapitän Scott, Benno Sterzenbach, Oates, Klaus W. Krause, Evans, Siegfried Lowitz, Amundsen, Hermann Spielmanns. Mitglieder der Rettungsmannschaft: Alois Maria Gianni, Wolfgang Lier, Rolf von Naukow, Liubart Dischewski, Horst Raspe und Josef Manot. Regie: Otto Kurt. Am kommenden Sonnabend hören Sie als dritten Beitrag der Reihe Polarexpeditionen das Hörspiel Hoffnung, dieser fade Hering von Fritz Miekisch und Ronald Steckel. Sonnabend